Der Rhythmus stimmt annähernd. Letzte Mann kriegt das nochmal hin. So, Säuferlied, ja? Ja, Säuferlied. Ne? Josef, Spiel ist Requiem, wir sind bald soweit. Jetzt brauchen wir das Requiem. Requiem. Alles authentisch da, ne? Alles echt.